Eine Agrarwende ist überfällig. All diese Veränderungen sind nicht ohne Mühe einzuführen, aber die Alternativen alle viel schlimmer, jedenfalls auf längere Sicht. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, das Trilemma, wie es der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung nennt, aus Klimaschutz, Ernährungssicherheit und Erhalt der Biodiversität anzugehen. Alle drei Krisen haben mit Land zu tun. Für den Klimaschutz braucht es Land, um CO2 in der Vegetation und im Boden zu halten oder aus der Atmosphäre wieder zu binden. Die Landwirtschaft braucht ganz offensichtlich Land, um Nahrungsmittel anzubauen. Und der Erhalt der Biodiversität braucht Land, das am besten in Ruhe gelassen wird. Das sind drei konkurrierende Ansprüche, im Extremfall an ein und dieselbe Fläche, um die im Zweifel gerungen werden muss. Aber Land automatisch einer der drei Nutzungen zuzuordnen, der Landwirtschaft, wie das zuletzt ohne nachzudenken nahezu überall auf der Welt geschehen ist, multipliziert sämtliche Krisen. Vor dem Hintergrund aktueller Ernährungskrisen ist die Forderung, jedes Stückchen Land mit Weizen zu bepflanzen, zwar nachvollziehbar, aber keine geeignete Lösung. Durch die weitere Intensivierung der Landwirtschaft wird, jedenfalls bei uns in Europa, nicht mehr Nahrungsmittelsicherheit entstehen, sondern weniger. Zumal sich auf den vorhandenen Brachflächen aufgrund der Bodenbeschaffenheit oft gar nicht ohne weiteres Weizen anbauen lässt. Außerdem gilt, wenn Insekten und Vögel nicht mehr ausreichend bestäuben, Schädlinge bekämpfen oder die Bodenfruchtbarkeit erhalten, nützt irgendwann der beste Dünger nichts. Die Lösung kann deshalb nur lauten: Biodiversität nicht vollkommen auf dem Altar aktueller Konflikte zu opfern und generell nicht langfristige Ziele wegen kurzfristiger Herausforderungen aufzugeben, sondern stattdessen die anderen Möglichkeiten der Agrarwende stärker in den Blick zu nehmen. Weniger Verschwendung und weniger Fleisch. Zwei sehr wirksame Hebel, die relativ kurzfristig einzusetzen wären. Genau wie ein Tempolimit fürs Energiesparen. Oder anders ausgedrückt, während in Deutschland und der EU weniger mehr ist, braucht es in den Entwicklungsländern vom Wenigen mehr. Dann lässt sich sowohl die Weltbevölkerung ernähren, und zwar gesünder als heute, als auch Artenvielfalt sichern.